Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Danke, Alex. Hallo, AG Technik NRW, 7.10.2013 im Jahre des Herrn, 21.04 Uhr. Wir sind absolut überpünktlich und haben unsere wöchentliche AG-Sitzung. Erster Punkt wäre Wahl des Sitzungsleiters. Ich würde das machen, wenn es keinen Widerspruch gibt. Wundervoll. Wir machen nämlich jetzt irgendwie das Schnellverfahren. Dann bräuchte ich aber jemanden, der protokolliert, weil das kann ich nicht gleichzeitig. Ah, machen wir beide. AFK. Ja, alle. Nee, ganz ernsthaft. Ich möchte bitte, dass mindestens einer explizit sagt, dass der Protokoll wieder nichts drin. Geht's jetzt wieder? Verdammt hier. Ja, jetzt kannst du wieder. Ja, kopierst du das nach 1Wiki Arndt, das Protokoll? Jo. So, nochmal die Bitte. Gibt es jemanden, der explizit sagt, dass er mitprotokolliert, damit das auch gleich alles da drin steht? Ja, Arndt und ich. Gut, danke. Ein- und Austritte. Der Unterstrich hat uns verlassen, wie wahrscheinlich alle auf der Mailingliste mitbekommen haben. Gibt es sonst noch Ein- oder Austrittswünsche? Muss man dafür schon Piratenmitglied sein? Korrigiert mich, aber ich glaube ja. Ja. Ja. Einer der wenigen Dinge, wo das Voraussetzung ist. Hängt dein Antrag irgendwo von der Verwaltung fest? Ja. Kannst du dich vertrauensvoll in den Arndt wenden nach der Sitzung? Ich habe so eine Vermutung, wer der Kollege ist. Okay, dann haben wir jetzt erstmal keine Ein- und Austritte. Aufgaben seit der letzten Sitzung. Timmy, möchtest du irgendwas zu Protokoll geben? Diverse Tickets abgearbeitet. Ja, ein bisschen Tor-Server geguckt und überwacht. Ja. Gut, dann gibt es jemand anderen aus der AG, der irgendwas in der letzten Woche Produktives getan hat und sich hier verewigen möchte? Ich glaube, sind alle ein bisschen im Urlaubsmodus, oder? 2 Wochen noch, dann habe ich Urlaub endlich. So, guck mal bitte jemand mit mir in den RT nach offenen Tickets, ob da irgendwas Relevantes gerade rumkursiert. Das ist wieder übersichtlich. Zugänge vom Ranarion? Also hat auf jeden Fall Zugang zum Mail-Interface, also aber noch nicht zur Shell. Und RT ist auch eingerichtet. Ja, dann würde ich sagen, den Rest auf Bedarf, oder? Ja, er wollte auf dem Mail-Server nochmal zum Gucken was haben. Dann klaue ich mir das Ticket mal vom Dirk und mache das zusammen mit dem Tim morgen. Gut, dann haben wir noch Zugangsdaten Twitter-Accounts. Das ist, glaube ich, nur zur Info für alle. Das können wir wahrscheinlich gleich einfach mal irgendwie zumachen. Zugänge, ausgetretenes Vorstandsmitglied löschen, ist soweit, glaube ich, auch erledigt, oder? Ja. Dann gibt es da diesen Verlängerung... war noch was? Ich würde das auf erledigt setzen, sonst das Vorstandsgedöns-Ticket von Ali. Okay, machst du das zu? Jo. Danke. Das habe ich übernommen, da wollte ich doch gar nicht. Egal, ich krieg's schon. Dann haben wir hier Verlängerungsbericht für Domains. Dann müssen wir mal schauen, ob das, wie das abgerechnet wird. Wie ist das momentan? Läuft das irgendwie mittlerweile irgendwo über offiziell oder zahlt das irgendwer privat mit Erstattung? Oder wie sieht das aus, Demi? Ich muss das noch erstatten lassen. Ich hatte da, ich glaube, 15 Euro oder so einbezahlt. Wir sollten nur sehen, dass wir dann halt bis Person Dingens X da irgendwie was hochladen oder fuck up wegen Geld leer. Dann wäre unschön. Das wir haben aber noch 30 Tage Zeit, also akut ist es nicht, aber man sollte sich mal Gedanken drüber machen. Die Frage ist halt, ob es nochmal ein Versuch wert wäre, nochmal die Lastschriftgeschichte da einzurichten. Jetzt. Nein, nur für Firmen. Ja, wir sind ja auch eine Privatperson, ja, spar. Okay, dann müssen wir gucken, wie wir das anders machen. Wer betreut INWX generell bei uns? Timmy? Das sind Ansgar und ich. Okay, da Ansgar nicht da ist, würdest du das Ticket erstmal übernehmen, damit wir jemanden haben, der das im Auge behält? Ja. Danke. Kann ich dir das Ticket von Christian Dingens Bunker zustoßen, dass du den VPN-Tool einrichtest? Ja, kannst du auch. Und dann müsste der Arndt aber wahrscheinlich noch den SSA einrichten, ja. Arndt, hast du es mitbekommen? 90652? Jo, wenn dann. Danke. Ja, dann ist das Einzige noch irgendwas mit dem Kalender, wenn ich das richtig sehe. Ich gucke gerade nochmal da rein. Ja, das ist mein Baustelle. Bin ich noch nicht zugekommen. Ich muss mal gucken. Komme wahrscheinlich erst am Donnerstag wirklich dazu, weil meine Tage sind ziemlich voll. Dann würde ich ihm jetzt einfach schreiben, wissen wir, machen wir, wenn wir Zeit für haben. Und wenn du Lust hast, mitzumachen, komm doch einfach ins Mumble in die Sitzung beim nächsten Mal. Kein Widerspruch? Gut. Du hast den Job. Ja, ich habe auch ausnahmsweise tatsächlich gesagt, ich meine, Thema Uncloud. Stand ist, wie der Stand ist. Ne? Da hat sich, glaube ich, nicht groß was geändert. Da haben wir jetzt natürlich nur das Ding, dass der Unterstrich raus ist, der Dingens, der Dirk ist nicht da. Ich würde vorschlagen, dass wir da mindestens noch eine Person zum Admin ernennen. Ich hätte sogar gerne vielleicht noch 2 Personen, damit wir nicht, wenn einer ausfällt, da ganz nackt stehen bei dem System. Welches System? Cloud? Ja. Bin ich auch Admin. Okay. Ja, dann können wir das OnCloud-Thema bis auf Anwalt wahrscheinlich irgendwie erstmal raushauen aus dem Protokoll, ne? Anwalt werde ich nochmal wieder an den Vorstand zurückgeben. Gut. Ja, Boxen für Technik. Nachdem die Spedition versucht hat, die bei mir vor der Haustür abzuliefern und ich denen gesagt habe, dass ich das nicht so lustig finde, haben sie gesagt, kein Thema, dann liefern wir die nach Düsseldorf. Und dann rief mich Samstag jemand an und sagte, ja, hallo, hier ist die Firma, bei der sie bestellt haben und wir haben die Sachen mit unzustellbar zurückbekommen. Also hat die Spedition es nicht, wie zugesagt, nach Düsseldorf geliefert, sondern es ist bei der Firma gelandet. Und die ankommt. Ich hoffe, dass es bis zum Ende der Woche in Düsseldorf ist. Sobald ich da was weiß, muss ich eh aktiv werden, damit ich jemanden finde, der in Düsseldorf das entgegennimmt. Aber das ist der aktuelle Stand. Also, Spedition hat Ping-Pong gespielt mit uns. Weiß jemand bei dem Bunkerzugang, welchen Bereich der macht? Finanzen oder Verwaltung? Vorstand? Achso, beides dann, oder was? Ja. Ja. Tornot, gibt's da irgendwas Aktuelles zu Timmy, Gero, sonst jemand? Ja, ich sitze gerade dabei, die Firewall für das Verstecken vom ESI einzurichten, aber das Ding quält mich und tut's nicht. Ansonsten ist es gut? Macht Pick, ja. Und das ist gut. Ja, dann würde ich das auch erstmal so lassen. Streaming-Server, ja, jetzt ist der Ansgar natürlich nicht da. Kann ich aber was zu sagen? Bitte. Ich war zwar nicht bei der Sitzung der AG Stream dabei, aber ich habe auf der Mailingliste einiges mitgelesen. Ja, die hätten gerne, dass NRW eine Portalseite bereitstellt, beziehungsweise eine VM dafür. Diese Portalseite soll dementsprechend nur ein CMS sein, mit einem Webserver, was dementsprechend den Client einbindet. Aber selbst ein eigener Streaming-Server wird nicht erwartet. Hier steht zwar Antrag auf VM für Portal. Ein Antrag ist es noch nicht wirklich, aber es ist gewünscht von der AG Stream. Die brauchen auf jeden Fall jemanden, den unter die Arme greift, beim Erstellen bzw. zur Verfügung stellen dieses Portals. Also vielleicht nochmal ganz kurz, das Thema noch gar nicht mitverfolgt haben. Es gibt ja dieses Piratenstreaming, das wird ja in der Form eingestellt, weil wegen Menschen und Gedöns soll jetzt irgendwie übernommen werden. Es läuft zwar erstmal noch ein bisschen weiter, wird wohl auch in 2014 noch weiterlaufen mit veränderten Preisen und so, was aber jetzt schon aktuell ist, dass wirklich nur der reine Stream gemacht wird. Das heißt, irgendein Flash-Player oder so, der den Stream anzeigt auf irgendeiner Webseite, den muss man dann jetzt schon selbst irgendwo einbinden. Dafür ist dieses Portal gedacht. Später will dann die AG-Stream wohl auch irgendeine Möglichkeit finden, den ganzen Streaming komplett zu regeln, aber das ist halt erstmal noch Zukunftsmusik. Erstmal geht es nur darum, die Streams, die jetzt gemacht werden, irgendwo auf irgendeinem Portal einbinden zu können. Und das würden wir dann zur Verfügung stellen. Wenn wir das mit HR geregelt kriegen, dann können wir das gerne tun. HR? Personal? Ja. Ja, ich würde sagen, wir können die vor allem durchaus einrichten. Ich weiß nicht, ob wir sie dann groß administrieren müssen. Ich hätte das gerne noch etwas in konkret von denen, was die jetzt genau von uns möchten. Ich habe bisher noch keine offizielle Anfrage dazu gesehen. Ja, ich glaube, der Daniel Jäger wollte die stellen. Der wollte heute auch eigentlich da sein. Ich vermute mal, der ist in irgendeiner Form verhindert. Wir können ja schon mal generell irgendwie abstimmen, ob wir denn bereit wären, das zu tun, solange da jetzt nicht irgendwas ganz Episches an Anforderungen kommt. Und wenn dann die Anforderung kommt, können das ja dann die beurteilen, die dann auch die VM irgendwie einrichten würden. Ich würde jetzt auf eine genaue Anforderung warten und können wir da auch drüber abstimmen, weil so sehe ich mich dazu in der Lage, was die da jetzt genau machen wollen. Nicht wie Leonard. Okay. Ja gut, ist zwar ein bisschen doof, aber was sagt der Rest dazu, Timmy? Also ich würde das halt schon allein vor dem Hintergrund, dass wir dann sonst momentan auch irgendwie den LPT, ja, wir können den auch irgendwo auf der Webseite einbinden, aber das ist halt der nächste größere Stream, der ansteht, das vielleicht dafür irgendwie schon nutzen könnten. Das geht doch bis Ende des Monats noch, oder nicht? Also es ist auf jeden Fall noch gedacht, jetzt kurzfristig auch mal einen eigenen Streaming-Server aufzusetzen im zweiten Rechenzentrum auf unserer Backup-Maschine und da vielleicht mal erste Erfahrungen zu ziehen, indem man parallelen Stream laufen lässt oder so. Also wäre der Stand, dass wir das erstmal aufschieben, bis wir überhaupt wissen, was da überhaupt genau gefordert ist? Gut, dann würde ich das jetzt einfach mal so ins Protokoll schreiben, da wir da irgendwie keinen Plan haben, was da genau gewünscht ist. Haben wir schon. Gut. LPT, yuppie. Jetzt weiß ich nicht, was beim letzten Mal besprochen worden ist und was da irgendwie noch von offen ist. Kann da jemand was zu sagen, der in der letzten Sitzung da war? Ja, die meisten von uns waren da in der Sitzung. Ja, ist dementsprechend die Frage, wer übernimmt welche Aufgaben immer noch? Da steht Xen und der Ansgar und meine Wenigkeit drin. Und X-Pack sehe ich da. Ja, unten bei Gruppenbildung steht das mit drin. Gut, ist halt die Frage dementsprechend, wie du ausgelastet sein wirst als Koordinator. Ja, muss ich mal schauen. Also ich sehe das ehrlich gesagt als, wenn es einmal läuft, dann ist das der Großteil der Arbeit. War, also zumindest für ein Netzwerk. Ich denke mal, wir wissen ja schon vom letzten Mal, wie wir eigentlich was machen müssen und sehen da eigentlich jetzt nicht so die Dramatik, dass der Landesparteitag irgendwie andere Konstellationen mit sich bringt. Ja, wir hatten noch das Angebot von dem Harry L. Weber, der diesen Leuchtfeuerfunk gemacht hat, dass er mit dem Ansgar wohl schon gesprochen hat bezüglich Streaming, was ja vielleicht nicht schlecht ist, damit der Ansgar nicht nach dem zweiten Tag wieder mit dem Kopf auf die Tastatur und in den Rechner reinfällt. Und weil das gut ist, weil wir dann vielleicht irgendwie den Dirk da nicht die ganze Zeit einbinden, vielleicht noch für andere haben, weil Streaming ist ja nun in der Regel nicht viel mehr als Knöpfchen drücken und ein paar Beschriftungen ändern. Aber das hatte der wohl mit dem Ansgar irgendwie schon besprochen. Dann gibt es von mir aus, mehr von Orga-Seite aus nochmal die Frage, ob es jemanden gibt, der genug Ahnung von der Audiotechnik hat, um mit mir da nochmal ja eine Änderung zu planen. Ist hier jemand, der sich mit Audiotechnik halbwegs auskennt? Ja, also mit dem Mikrofonkram schon und so, also mit dem Mischpult, Mikrofonkram, das schon. Also die Frage ist folgende, die Versammlungsleitung hatte uns ja schon beim letzten Mal darum gebeten und wird das halt gern umsetzen, dass du nicht darauf hoffen musst, dass am anderen Ende des Saals jemand am richtigen Schalter sitzt, sondern dass wir irgendeine Möglichkeit schaffen, dass die Versammlungsleitung von vorne Mikros stumm schalten kann. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das funktioniert und ob das machbar ist. Da hatte sich der Ansgar schon mal mit beschäftigt. Es gibt Mischpulte, die haben Netzwerkanschluss und lassen sich über eine API programmieren, dass man auf dem Tablet oder so eine Webseite lädt oder so. Das ist aber jetzt kurzfristig nicht machbar. Das Problem ist einfach, dass die ganze Technikverkabelung dort hinten einfach ankommt. Die kommt, glaube ich, von oben runter, wenn ich mich nicht vertue. Also der Saalbau sagt, die können uns den ganzen Mischpultkram auf die Bühne stellen, finde ich aber auch keine optimale Lösung. Das ist riesen Technik, die dann da steht und sieht auch nicht besonders hübsch aus. Also man sitzt dann den ganzen Tag da und darf irgendwie abspitzen. Also meine Frage ist halt, ob du irgendwie gegebenenfalls die Mikros nach vorne bauen kannst und die dann quasi mit langen Kabeln einmal durch den Saal analog der Strom- und der Kabel nach hinten legt und die dann anschließt und dann vorne einfach im Zweifelsfall den Empfänger des Mikros ausschaltest. Ich weiß nicht, ob die Mikrofon-Funkempfänger auch selbst eine Stummschaltung haben. Du kannst doch jemanden vorne hinstellen neben das Saalmikro, dem der Versammlungsleiter das Zeichen gibt und dann drängt er den einfach vom Mikro weg. Das ist ja nun nicht so schwierig. Eigentlich dürfte das eigentlich auch in dieser Partei doch eigentlich kein Problem sein, dass du jemanden hast, der am Mischpult sitzt. Ja, genauso wie es beim letzten Mal eigentlich kein Problem hätte sein sollen, dass jemand Ansgar ablöst, als der mit dem Kopf auf den Rechner gefallen ist. Und auch das ist quasi erst nicht passiert. Und genauso gut hatten wir es beim letzten LPT, dass ein paar Mal oben kein Wutze war, der Knöpfchen drückt und entsprechend Leute weitergeredet haben, weil halt keiner da war. Also ich muss euch nichts erzählen über die Anzahl der Leute, die bereit sind, irgendwie aktiv was zu tun, ist manchmal sehr gering. Ich glaube, dass man diese Sache aber organisatorisch lösen sollte und nicht irgendwie technisch. Also ich glaube, dass eher die Aufgabe der Versammlungsleitung, da einen Versammlungshelfer, Leitungshelfer hinzustellen, der da ein bisschen aufpasst, dass die Redezeiten eingehalten werden und wenn die Rede Schluss ist, dann ist Schluss. Das Problem ist auch bei der Entfernung und bei den Störsignalen, die die Stromkabel wahrscheinlich erzeugen, ist es nicht so optimal, diese langen Kabel durch die Gegend zu ziehen. Besonders weil es sich bei Mikrofonen halt um analoge Technik handelt und die Mikrofone, die wir haben, sind ja die von Sennheiser, die vom Saalbau sind und die sind ja alle per Funk. An den Mikrofonen selber ist eine Stummtaste, ja? Vorne an den Empfängern oder am Mikro selbst? Am Mikro selbst. Der Empfänger steht hinten in der Halle, also beim Mischpult. Ja, das weiß ich. Der Gedanke war halt, die Empfänger vorne auf die Bühne zu bauen und dann halt nach hinten ans Mischpult zu verkabeln, aber das ist halt auch ein ganz schöner Aufwand. Das wird aufgrund der Qualität, denke ich mal, auf die Länge nicht optimal laufen. Ach, so viele Leute werden jetzt auch nicht kommen. Ich rechne mit weniger als 200 Leuten. Also das wird schon klappen. Also ich glaube, das kriegt die Orga, die Versammlungsleitung selber hin. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwelche technischen Konstrukte machen, wirklich nicht. Die technischen Konstrukte werden jetzt eher in Sachen Netzwerk. Für wie viele Leute bauen wir auf? War da gerade Mikrofon die Rede, oder nicht? Ja, Mikro ist die eine Sache, aber okay, dann gucken wir mal, ob wir das so irgendwie hinkriegen. Ich habe auch schon gesehen, dass das ein ziemlich großer Aufwand ist für so eine vergleichsweise kleine Sache. Ich denke, ihr fand ganz gut, die Mitte zu verkabeln und die Seiten erstmal nicht zu beachten. Ja, das ist auch das, was wir auf dem Orga-Treffen beschlossen haben, dass wir an den Seiten wahrscheinlich einfach nur zwei Reihen verkabeln für Presse, damit die sich im Zweifelsfall da rechts irgendwo am Rand hinsetzen können. Auf der anderen Seite vielleicht auch ein oder zwei Reihen, einfach nur, damit du da nochmal eine ruhige Ecke hast und der Rest wird nicht verkabelt. Fertig. Gut, also ich sehe jetzt hier auf, welche AG-Technik-Mitglieder sind da? Ansgar, gut, hat einen Job. Was macht Dirk genau? Ist auch erstmal bei Streaming eingetragen. Okay, gut. Was machst du? Gut, du machst, sehe ich, Netzwerkverwaltung und dein Hauptaufgabenbereich. Gero hätten wir noch. Was machst du auf dem LPT? Wahrscheinlich räumen. Also das war letztes Mal zumindest Stand. Ja. Räumen? Aufbau, irgendwie, weiß ich nicht, Wahlkabinen, irgendwas. Das hat mit Technik viel zu tun. Aber letztes Mal war ich auch kein AG-Technik-Mitglied. Ich denke, Gero kann euch da beim Netzwerkaufbau unterstützen. Könnte ich, ja. Ja, wäre mir ganz lieb. Also habe ich im letzten Mal auch gemacht, was ihr an den Switches konfigurieren wollt, wenn das nur zusammenstecken ist, wenn die entsprechenden Uplinks, die konfiguriert sind, das kann ich, ja. Ich kann auch Kabel durchmessen, neu krimpen, was gewünscht wird. Ja, das ist Kiki, das kriegen wir zusammen. Ob du während des LPTs bereit wärst, irgendwas zu machen, also während er läuft? Ist die Frage, ob ich dafür irgendwas qualifiziert bin. Die Frage gebe ich direkt mal an Timmy weiter, der kann das vielleicht besser abschätzen. Ist bestimmt, also wichtig ist, dass immer jemand im Technikbereich sitzt, der für gegebenenfalls auch von Reaktionen von der Bühne antwortet und dementsprechend auch ja für Support-Anfragen bereitsteht. Da kommen ab und zu Leute hin und haben halt Fragen, weil das so nicht geht oder irgendwo hat jemand wieder einen Stecker rausgezogen, das Übliche, was man halt so hat. Qualifiziert, ich kann da nichts großartig zu sagen. Ich glaube aber nicht, dass du irgendwie kein Wissen dafür hast. Also ja, ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich kann da eine ganze Masse, ohne das jetzt im Detail hier ausfällen zu wollen, was ich hier mache. Die Frage oder das Problem ist, ich kenne halt 90% eurer Infrastruktur nicht und habe da auch kaum Zugänge. Wenn das nur um Stecker und irgendwas mal gucken geht, gerne. Ich weiß nur nicht, ob euch das reicht. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Vielleicht sollten wir mal darüber reden, welche Aufgaben auf dem Dingens sind. Also welche wir auf dem LPT haben, was noch verteilt ist, was nicht. Streaming, denke ich, ist jetzt erstmal ganz gut abgedeckt. Netzwerk auch. Ein Thema wäre interner Streaming. Ich hätte es gemacht. Ich bin bekannterweise im Urlaub. Kannst du den im Vorfeld irgendwie fertig machen? Schwierig. Ich weiß nicht, ob das klappt. Aber das ist die Anleitung vom Wowzer ist gut. Du klatscht eine Debian-Kiste dahin, knallst das Wowzer-Paket da drauf, kippst den Lizenzschlüssel oben rein und gibst die passende URL beim Streaming an. Dann brauchst du nur noch irgendwas, wo du den Stream abgreifst, aber das lässt sich relativ spontan zusammenbasteln. Oder auch vorher in Ruhe. Ja, da falle ich aber zum Beispiel schon raus. Ich setze nicht irgendwo spontan Kisten auf und keine Ahnung, ich kenne eure Software nicht. Also, wenn ihr mich da auf die Liste packen sollt, dann sucht euch bitte was aus, wo ich dann mal wirklich was machen kann. Was denn mit der Beamer-Technik? Also, da braucht ja die Versammlungsleitung immer wieder mal Hilfe bei. Jo, ich habe auch Quatsch erzählt, fällt mir gerade ein. Der Dingens hat sich beim Ansgar nicht wegen Streaming gemeldet, der Harry, sondern wegen Open Slides. Der wollte da irgendwie unterstützen. Ich weiß gar nicht, wer hat das beim letzten Mal gemacht? Der Dustin? Also diese ganze... Die kam diesmal von der Bühne. Auf den früheren LPTs hat das immer jemand gemacht, der in der Technik saß. Mittlerweile macht das die Bühne selber. Nee, das hat Ansgar beim letzten LPT gemacht. Das mit der Bühne selber klappte nicht wegen Netzfuck-up auf der Bühne. Die hingen am falschen Netz dran, deswegen konnten sie an den Ding jetzt nicht dran. Aber wir könnten das so einrichten, also ich kenne OpenSlides 0, aber wenn wir denen auf den Bühnen das richtige Netz schalten, könnten die das von da aus besteuern? Ja. Wir müssen mal gucken, ob die VM von dem OpenSlides noch da ist, wo es das letzte Mal war. Aber toll, toll, toll. Also ich werde mir jetzt auf dem Real-Life-Treffen werde ich mir die Maschinen mitnehmen, die Hardware, die 19-Zoll-Kisten und werde die dementsprechend alle vorbereiten, sodass wir die noch anstecken müssen. Ja, das finde ich eine gute Sache. Ansonsten, ja, würde ich sagen, Gero, machst du einfach mit mir Springer. Ich kann auch nicht viel mehr als Netzwerk und dann gucken wir mal, wo noch irgendwie Hilfe gebraucht wird. Im Zweifelsfall hilfst du mir, Leute aus dem Publikum auf irgendwo hinzutragen, wo sie Knöpfe drücken. Ja. Okay, können wir so machen. Ansonsten habe ich eine gute Neuigkeit. Ich habe die IP inzwischen endlich so weit scharf bekommen. Man kann sich über einen OpenVPN-Client jetzt auf dieser Firewall einwählen. Das heißt, jetzt ist nur noch Umkonfiguration vom SX-Management-Netzwerk über für Tor. Wenn das schief läuft, deswegen habe ich letztes Mal nach dem ILO gefragt, heißt das, dass Timmy einmal sich über das ILO einwählen muss und das Management-Netzwerk resetten muss. Ja, sind wir dann durch für heute? Dann wäre LPT soweit durch mit dem RL, dass wir das da irgendwie geregelt kriegen. Dezentraler Parteitag, ich denke, das Thema ist tot, ne? Jo. Gut. Dann wäre noch RL-Treffen, nochmal die Bitte, bitte, bitte, bitte, die URL anzuklicken, die im Protokoll steht und überlegen, was man noch an TO oder eintragen kann. Ich würde das ganz gerne, hat sich ja gerade schon ein bisschen angedeutet, wenn nachher am Ende Zeit ist, auch ein bisschen als Arbeitsvorbereitungstreffen für ein LPT benutzen. Das ist Sonntag, oder? Jopp. Jirk. Findet wo statt? Berti, Düsseldorf. Okay, die gibt's noch? Ja, die gibt es noch bis Ende diesen Monats mindestens. Das heißt, wir beide sind Samstag und Sonntag verplant, wenn ich es richtig sehe? Ja, genau. Und das Wochenende drauf auch? Ja, genau. Also ich kann euch noch nicht sagen, ob ich es schaffe, Sonntag Relive-Treffen wegen Klausurgedöns Montag. Okay. Aber das muss ich noch schauen. Ja, also ich könnte dir halt anbieten, dich vom Bahnhof abzuholen und hinzubringen, aber das bringt dir wahrscheinlich im Zweifel auch nicht so viel. So, X-Back, haben wir noch was? Moment, nö. Nächster Termin, 14.10., 21 Uhr, das gleiche Spiel wie immer. Ja, hat noch jemand was oder sonstiges? Ja. Bitte. Ich habe gerade noch so drei Tickets aufgemacht, wegen dieses Abstimmungs, wegen der Abstimmungs-VM. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Also ich habe da jetzt drei Mails geschrieben. Ja, haben wir gesehen. Ich habe es gesehen. Ja, müssen wir mal schauen, wer da noch Kapazitäten für hat. Aber das ist ein gutes Stichwort oder sonstiges. Ja, müssen wir schauen. Können wir dir, glaube ich, jetzt ad hoc nichts zu sagen. Oder gibt es jemand, der sich berufen sieht? Ich glaube, das ist hier Dingens. Scheiße, wie heißt das Verwaltungstool, das Abstimmungstool da? Vote. Vote, okay. Mit 3V. Gibt es jemand, der sich berufen fühlt, die Maschine, die VM da weiter zu betreuen? Die hatte bisher der Herr Unterstrich. Ich sehe schon, das gibt noch Freude. Nee, kann ich dir momentan nichts Genaueres zu sagen, tut mir leid. Okay, also ich habe da bisher wenig Erfahrung. Die Tickets ist ja eigentlich wahrscheinlich wenig Arbeit, das zu erledigen. Wenn das einmal erledigt ist, dann wäre noch als nächster Punkt irgendwie, ich weiß nicht, ob eine Möglichkeit besteht, dass ich das System, solange es da jetzt erstmal im allerersten Testbetrieb, Prototypbetrieb ist, sich automatisch von GitHub die Updates holt. Kann ich dir auch überhaupt nichts zu sagen. Falls jemand das kann, möge er jetzt reden. Ich fürchte, von uns kennt sich mit dem System keiner wirklich aus. Mit GitHub kennt sich einer wirklich aus? Nee, doch, mit dem Git ist nicht das Problem, aber mit dem anderen Zeug und mit diesem HR-Zeug gibt es ja dieses kleine Problem. Also hab ich jetzt noch nicht so richtig verstanden. Also es muss auch irgendjemand geben, der sich mit PHP und mit MySQL auskennt. Ja, es gibt Probleme an humanen Ressourcen. Eben, es gibt Leute, die sich damit auskennen. Das Problem ist, dass wir jetzt eigentlich schon wesentlich mehr Systeme betreuen, als wir eigentlich können. Und wir jetzt nochmal irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 VMs haben, deren Bild und die wir auch noch irgendwie unterbringen müssen. Ich kann dir da echt noch nicht viel zu sagen, aber tut mir leid. Also wenn du jemanden kennst, der das kann oder der gewillt ist, dann kann er gerne zu uns in die Techniksitzung kommen und dann können wir den da irgendwie einweisen, dass der das betreut. Ich kann ansonsten gleich, wir können nur gucken, ob es jemanden gibt, der da die Ressourcen noch zu hat. Dann würde ich noch ein Thema für Sonstiges aufnehmen, nämlich genau das, was wir jetzt gerade und vorhin schon mal kurz hatten. Ich würde mal in den Raum stellen die formelle Behauptung, dass die AG Technik mit ihren aktuellen Mitgliedern und deren aktuellen Ressourcen, sprich Zeit und Kompetenz, ziemlich an der Grenze dessen ist, was sie in irgendeiner Form stemmen kann, wenn sie nicht über diese Grenze schon ein ganzes Stück sogar hinaus ist, was man an unserer quasi nicht vorhandenen Dokumentation sieht, stellenweise. Möchte dem jemand zustimmen? Ich stimme dem zu. Ich habe da, glaube ich, irgendwann mal eine Mail über. Das war, glaube ich, die vom blub blub blub. Die haben wir jetzt zur Kenntnis genommen. Also ich denke, das ist kein Geheimnis. Ich würde tatsächlich das mal so festhalten und würde ganz gerne vielleicht auch den Konsens haben, dass wir sagen, wir können momentan keine weiteren Systeme in irgendeiner Art nehmen, das auch dem Vorstand zu kommunizieren, dass bei uns die Ressourcen völlig voll sind und die uns bitte nicht, auch nicht in irgendwelchen Brainstorming-Sitzungen für irgendwelche neuen Projekte verplanen sollen oder so, sondern wir da momentan einfach Oberkante, Unterlippe sind. Pro, Con? Alex zuerst, dann Robert. Was wir vielleicht nochmal tun sollten, ist vielleicht aktiv nochmal um Mitglieder werben. Vielleicht nochmal irgendwie über die NRW-Info den Vorstand bitten, dass wir da irgendwie einen kleinen Werbebrief losschicken können. Ähnlich wie wir das für die AG-Zeitung gemacht hatten, die ja leider nicht für den Landesverband angeschafft worden ist. Robert? Ich wollte fragen, also ich zähle jetzt hier so 6-7 Leute. War die AG Technik mal viel größer? Müssen das jetzt 6-7 Leute stemmen, was vorher viel mehr gemacht haben? Nein, die Dienste sind im Laufe der Zeit einfach gewachsen. Wir haben viel mehr Dienste als früher. Wir haben zwar mittlerweile mehr Mitglieder, darunter sind aber auch Leute, die sich zum Beispiel nur ums NRW-Wiki kümmern. Die machen auch nur diesen einen Bereich und das ist wichtig, dass sie auch diesen einen Bereich machen, dass jeder seinen festen Aufgabenbereich hauptsächlich hat. Das Problem ist aber auch, dass viele Leute auf Dauer keine festen Aufgaben bisher übernehmen. Oder beziehungsweise viele Dienste, es ist viel geplant, aber es ist schon zu viel. Es sind immer tolle Ideen da, aber es ist einfach zu viel für die Leute. Das heißt, du wirst es dementsprechend auch nicht abgearbeitet kriegen. Das Problem ist, der Backlog wird immer größer und es rutschen immer nur die High-Priority-Sachen vor und alles andere Low-Priority wird aufgesteckt. Ha, schönes Englisch. Also im Prinzip sind wir so wie jede wichtige Organisationseinheit der Piraten momentan. Wir haben viel mehr Aufgaben, als wir Personal haben. Du siehst es vielleicht im Protokoll. Wir haben 6 Leute, die anwesend sind, 12 Leute, die heute nicht in der Sitzung sind. Von denen, die da sind oder auch nicht da sind, gibt es einige, die machen durchaus eigene, also hier auch Projekte in der Technik, aber sind damit ausgelastet. Und fast alle von uns sind ja nicht nur in der AG Technik. Ich mache noch Schatzmeisterei, der Lennart ist noch im Bund unterwegs und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, dass so viele weggebrochen sind. Wir haben einfach jetzt nochmal den Tor-Server reingedrückt bekommen. Wir haben und. Dabei sind uns dann noch 2-3 Leute wieder weggebrochen, die halt relativ viel bisher gemacht haben. Ja, Situation ist einfach irgendwie 120% Auslastung und wir dokumentieren momentan schon kaum noch was, was halt noch zu mehr Problemen führt. Also ich momentan echt Kapazitätsgrenze absolut überschritten. Das ist ja das Problem. Dokumentationen sind verdammt wichtig, aber da Priorität bei den meisten extrem niedrig. Ich nehme mich da ja nicht aus. Ja, ist es halt. Also was wir vielleicht tun sollten auf dem Real-Life-Treffen, mal die Sachen, wo es hapert, nochmal aufschreiben, daraus irgendwie einen Text machen, das kann auch ich gerne machen, und dann über die NRW-Info zur Mitgliederwerbung vielleicht nochmal vorwärts bringen. Haben wir die Kapazität, um neue Leute einzuarbeiten? Das ist die interessantere Frage. Also die müssten wir dann tatsächlich irgendwie freischaufeln, weil das wäre halt wirklich super Vergeudung, aber auch das wird schwierig. Ich als Herausforderung, es nutzt ja nichts, wenn wir lausche Leute haben, wie zum Beispiel Renarion, der jetzt noch aber irgendwie Zugänge braucht, das hapert, oder einen, der ihnen da ein bisschen das System einarbeitet. Ja, also ich würde sagen, wir nutzen das RL-Treffen auch ganz groß für dieses Thema mal und dann können wir vielleicht auch mal die vorhandenen Systeme durcharbeiten und gucken, was wir davon noch brauchen und was vielleicht auch einfach mal kurz- oder mittelfristig einfach weg kann. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, ich wollte das als Thema einfach mal haben. Wir sollten das auf dem RL-Treff nochmal besprechen und ich würde das tatsächlich auch aktiv in Richtung Vorstand nochmal so kommunizieren. Gibt es jemand, der sich irgendwie mit Werbetextchen für irgendwie beschäftigen will oder kann oder sich dazu berufen fühlt? Also ich würde so nochmal so einen Text aufsetzen. Ich meine, der Text, den ich für die AG-Zeitung gemacht hatte, der war ja auch okay, glaube ich. Zumindest habt ihr da positives Feedback gegeben. Ich würde mich da nochmal dran setzen, so einen Text aufzusetzen. Ja, wundervoll, du hast den Job. Dann schreibe ich das jetzt so ins Pad. Hat noch jemand sonst was für Sonstiges? Ich war jetzt, weil das Arbeits ist egal. Ich war unten noch, hattet ihr das wegen der Streaming-VM angesprochen? Ist natürlich doof, dass ich mit einer neuen VM anfange. Ist angesprochen worden, ist in dem Sinne verschoben worden, als dass wir keine genaueren Informationen hatten, auf den Grund, deren wir uns in der Lage sahen zu entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Sprich, was wird gebraucht? Also kurzer Hintergrund, piraten-streaming.de stellt ja den Dienst ein, es stellt aber nicht Streaming-Services den Dienst ein. Der Unterschied Streaming-Services, das ist die Firma vom Wolfgang, die die ganzen Server-Krams im Hintergrund für Streaming bereitstellt. Das wird es weiterhin geben, auch wenn es mehr kosten wird als jetzt. Piraten-Streaming hat bis jetzt immer diesen zentralen Anlaufpunkt für alle Videostreams der Piraten in Deutschland geboten. Also du hattest da ja Kalender, ja? Lass mich dich ganz kurz unterbrechen. Also das hatten wir vorhin kurz geklärt, dass es halt momentan primär geht um diese Einbindung der Player, dass das Streaming erstmal noch selbst so gemacht wird, aber es brauchst halt eine Seite, wo es eingebunden werden soll. Es ging halt tatsächlich mehr oder weniger so um ein bisschen um technische Details, was da jetzt drauf muss. Ist das wirklich nur eine Web-VM, wo man irgendwie einen externen oder einen eigenen Flash-Player einbindet? Genau. Darauf wird es hinauslaufen. In der AG Streaming oder AG Stream hatten wir uns darauf verständigt, dass wir so zweigleisig fahren, etwas, was wir ganz fix aufsetzen, damit halt das nicht zu so einem Humbug wird. Das sollte eine WordPress-Instanz werden, eine ganz normale, wo dann mit 2-3 Plugins diese Funktionalität abgebildet wird, die Piratenstreaming hatte. Und wenn das steht, wollen wir uns dann darüber Gedanken machen, wie wir das generell mit den Servern, mit den Webseiten Einbindungen machen, ob wir da selber was schreiben. Ja, und ich hatte halt da angeboten, so eine VM mit einem WordPress drauf. Das sollte ja die Hardware auf jeden Fall noch hinbekommen. Ist jetzt halt nur das Manpower-Problem in NRW. Das wäre halt die nächste Frage. Stellen wir nur die VM und irgendwer aus der AG Streaming bespaßt die dann oder wie sieht das aus? Könnte ich morgen fragen, morgen ist ja wieder Sitzung, ob wir da jemanden hätten, der sich mit WordPress auskennt und halt auch das Debian darunter pflegen würde. Ist halt die Frage, wie wir das haben wollen. Oder das Debian ist nicht das Problem. Man kann denen das WordPress dahin klatschen. Das Basissystem ist nicht so problematisch. Das Problem ist eher WordPress-Gedöns und Plugin und bleh. Das würde dann halt das würde ich gerne abgegeben haben. Ja, nee, das ich glaube, der X-Pack, war das der X-Pack, wer sich dafür gemeldet hatte? Nein, Dirk Jäger, Daniel oder so. Ich habe den Namen natürlich wieder nicht. Es hatte sich da schon für jemand bereit erklärt. Und der hat auch schon die Plugins rausgesucht und gesagt, hier, das muss sich da und da ändern. Und der ist auch AG Technik-Mitglied, ja. Ja, ich komme bloß nicht auf den Namen. Daniel Jäger, oder? Ja, Daniel Jäger. Was, der Daniel? Okay, dann der Daniel. Ja, dann würde ich das Thema nochmal zur Abstimmung stellen. Wir würden zur Verfügung stellen eine VM für WordPress und Gedöns, genau, die wir im Basissystem betreuen, die jemand aus der AG Technik auch inhaltlich oder administratorisch auf WordPress-Ebene betreut, wenn auch eher im Rahmen der AG Stream als alles andere, was uns ja nicht stören soll. Brauchen wir noch weitere Informationen für diese Entscheidung? Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es nicht noch um eine zweite VM ging, auf der ein Streaming-Server läuft. Nee. Also das, wir wollten irgendwann später nochmal. Ich würde halt gerne unterschiedliche Streaming-Server irgendwann mal testen. Aber das schaffe ich halt auf keinen Fall vor dem LPT. Ich weiß auch nicht, ob ich das vor dem BPT schaffe. Es geht jetzt erstmal nur darum, dass Ende des Monats halt hier Piraten-Streaming den Geist einstellt und wir würden halt nahtlos da halt ein eigenes Portal anbieten können, wo halt wirklich nur ein Flash-Player von extern eingebunden wird, der halt Streams von extern halt auch daran aufzeigt. Wir haben da quasi bis auf dieses bisschen HTML kaum Traffic. Was sie gedacht haben, was passieren könnte, ist, dass er, wenn das halt diese Portalseite ist für, weiß ich nicht, Berlin macht Scheiß und dann läuft darüber der Stream, dass dann da halt irgendwelche Script-Kiddies auf die URL gehen. Aber da haben wir extra diese scheiß Firewall für gekauft. Die sollte ja dann irgendwas da abhalten können, hoffentlich. Also wir können alles tun, auf jeden Fall mit der Firewall, was auf unserer Seite machbar ist. Es gibt wohl noch ein Problem. Ich glaube, wir selber haben das gar nicht so. Aber der Wolfgang hat wohl auch eine sehr, sehr große Festplatte bereitgestellt für die Videos und die wird er wohl alle löschen. Das ist auch jetzt nicht Thema der Sache, jetzt geht das scheiß Telefon. Sekunde. Also aktuell sehe ich das tatsächlich so, dass es nur um WordPress und die Einbindung dieser Player geht. Streaming kommt später noch, Archiv kommt später noch, ist aber aktuell keine Baustelle. Ich würde das tatsächlich anhand dieser Infos jetzt einfach mal so abstimmen. Irgendwelchen Widerspruch? Also die WordPress-Instanz geht schon mal klar. Die knallen wir hin und der Daniel soll die betreuen und von mir aus kann er sich da auch Hilfe von außerhalb Nordrhein-Westfalens holen. Bitte abstimmen. Gut, dann stimme ich jetzt einmal ab. Arndt? Jo. Ansgar ist wohl weg. Ich spring mal drüber. Alex? Ja. Gero? Mangels Ahnung, Enthaltung. Fullerin? Lennart? Ja. Timmy? Ja. Ich bin auch dafür. Bubimann werte ich jetzt als Enthaltung. Bei Enthaltung einstimmig dafür. Ich habe es mal so in Zeile 78 formuliert. Wir müssten jetzt nur noch jemand genauer definieren. Ja, da du vorhin schon gesagt hast, das Basissystem wäre nicht so das Problem, Lennart. Ja. Würdest du das machen? Sag mir bis wann und ich sage ja oder nein. Also sinnig wäre es vor dem LPT. Vor dem LPT definiere ich als 19.10.39. Bis zum 16. mittags, 12 Uhr. 16. mittags, 12 Uhr, könnte schwierig werden. Ja, dann würde ich es tatsächlich verbuchen unter versuchen. Wäre halt nicht schlecht, dann müssen wir die Plugin scheiße, weil sonst müssen wir die auf irgendeiner anderen NRW-Seite machen, wenn wir den LPT streamen wollen. Irgendwer soll man. Nee, das geht auch bis Ende des Monats noch. Also es muss nicht für den LPT fertig sein. Es geht bis Ende des Monats. Aber. Falsch verstanden, dann können wir das von mir aus auch nach dem LPT erst umsetzen. Nach dem LPT mache ich 2 Wochen Urlaub, beziehungsweise während des LPTs. Also 19.8. machbar. Bis Ende Oktober sollte es möglich sein, aber wenn es bis zum 19. nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Okay. Wer hat denn dann das Backup? Wer macht denn dann das Backup für Lennart? Wer traut sich das denn zu? Ich mach das, fertig, weiter. Sagt mal einer den Namen von der Kiste. Streaming. Das ist ja nicht wirklich Streaming, aber gut. Ja, Streamportal, whatever, egal. Mach einfach stream.piratenpartei-nrw.de. Easy, kurz halten. Ja, okay. Sollten wir hinkriegen. Gut, alles klar. Dann noch irgendjemand irgendwas anzumelden? Ja, ich würde gern nicht öffentlichen Teil beantragen, um noch eine Verfahrensweise zu besprechen. Gut, da wir, soweit ich weiß, keine Geschäftsordnung haben, würde ich dem einfach zustimmen. Hey, wir haben einen nicht öffentlichen Teil. Alle ins Rechenzentrum, husch, husch. Ist da jemand gegen? Soll ich aufzeichnen oder Aufzeichnung unterbrechen? Aufzeichnung bitte unterbrechen. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.